Die Delegation des Außenministeriums der DVRK unter Leitung des Vizeaußenministers Ri Gilsong traf sich während des Besuches in der Volksrepublik China mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi und führte mit dem Vizeaußenminister Liu Chenmin und dem Berater des Außenministers Kong Shanyo jeweils ein Gespräch. Die beiden Seiten unterstrichen einstimmig, dass die Freundschaft zwischen der DVRK und China von den Staatsführern der älteren Generationen beider Länder geschaffen, gepflegt und von den Völkern beider Länder unter Blutopfern im gemeinsamen Kampf gegen den Imperialismus geschlossen worden sei. Beide Seiten waren der Ansicht, dass es den Interessen beider Seiten entspricht, die koreanisch-chinesische Freundschaft, den gemeinsamen Reichtum der Völker beider Länder von Generation zu festigen und weiterzuentwickeln. Sie besprachen tiefgreifend die Fragen über die Festigung und Entwicklung der koreanisch-chinesischen Freundschaftsbeziehungen. Die beiden Seiten tauschten miteinander die Meinungen über die Fragen vom gemeinsamen Interesse einschließlich der Lage auf der koreanischen Halbinsel aus.